Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Wenn Sie abends so in den Himmel schauen und sehen diese ganzen wunderbaren kleinen Pünktchen da am Himmel, abgesehen von denjenigen, die da relativ schnell wandern, haben Sie es mit Sternen zu tun, mit sogenannten Fixsternen, die also fix am Himmel stehen und ein scheinbares Bild der Ewigkeit abliefern. Das sieht ja so aus, als wenn da oben überhaupt nichts passiert. Also die Sterne sind entweder strahlende Kugeln, die strahlen also einfach, oder aber sie sind nicht da. Also wir hatten ja schon viele, viele Fragen zu Sternleichen, also wo man pathologisch eine Sternleiche auseinandernimmt. Weiße Zwerge, schwarze Löcher, Neutronensterne, alles schon da. Aber wie wird denn ein Stern zu sowas? Wie entwickelt sich ein Stern? Oder ist der einfach immer nur eine schöne Kugel wie die Sonne, die einfach in Ruhe da vor sich hin brutzelt? Oder wie wird ein Stern zu einer Leiche? Also mit anderen Worten, wie vollzieht sich das Leben eines Sterns eigentlich? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn der Astronom lebt wie alle Menschen, sagen wir mal größenordnungsmäßig 100 Jahre. Sterne sind aber riesengroße Gaskugeln und die Veränderungen von solchen Sternen, die dauern eben ein bisschen. Also, die meisten Veränderungen. Es gibt Veränderungen, die gehen schlagartig, aber das sind nur Explosionen, davon wollen wir nicht reden. Sondern, wie wird denn nun so ein Stern zu sowas? Und eine dieser Entwicklungsstadien, das ist sozusagen die Entwicklung vom Stern im Arbeitsleben hinein in das Rentenalter. Diese Entwicklung nennt man einen roten Riesen. Was ist ein roter Riese, ist heute das Thema. Also, das ist jetzt nicht politisch gemeint oder sonst irgendwas, sondern das ist eine Phase im Leben eines Sterns, und diese Phase ist ein ganz wesentlicher Übergang für einen Stern, der ungefähr so viel Masse hat wie die Sonne, eher ein bisschen mehr, Entschuldigung. Einen wunderbaren roten Riesen können Sie am Himmel sehen, und zwar zwischen Herbst und Winter, zwischen Herbst und, sagen wir mal, Ende des Winters steht ein Sternbild am Himmel, das ist der Orion. Das erkennen Sie alle an den berühmten drei Gürtelsternen, die da nebeneinander stehen. Und oben links, wenn Sie also von hoch gucken, oben links, da ist einer, das ist ein roter Riese, Betelgeuse. Ja. Das ist ein Stern, der ist so gewaltig, ja, das lässt sich überhaupt nicht vorstellen. Betelgeuse ist so aufgebläht, dass er fast an der Jupiterbahn heranreicht. So groß, 750 Millionen Kilometer groß in seinen besten Zeiten. Das heißt, er pulsiert momentan immer so ein bisschen. So in 6 Jahren regelt er seinen Durchmesser um 270 Millionen Kilometer. Die Sonne hingegen ist 1 Million Kilometer groß. Also das ist fast überhaupt nicht, also 1,4 Millionen. Aber das, Sie sehen, ja, die Sonne ist ein Windstern im Vergleich zu diesem roten Riesen. Dieser rote Riese Betelgeuse ist bis zu 60.000 Mal heller als die Sonne, aber er ist auch kühler. Und dieser Stern, dieser rote Riese Betelgeuse, der wird uns noch beschäftigen. Sagen wir mal, nicht uns Astronomen, sondern die Astronomen vielleicht erst in ein paar hunderttausend Jahren. Weil wenn der mal explodieren sollte, und das wissen wir noch nicht genau, weil wir nicht genau wissen, wie viel Masse er nun tatsächlich hat. Hat er 12 Sonnenmassen oder hat er 17 Sonnenmassen? Wenn der 17 Sonnenmassen hat, also 17 mal so schwer ist wie die Sonne, dann wird er als Supernova explodieren und dann wird er am Tage zu sehen sein, und zwar so hell wie ein Halbmond, weil er ist relativ nah. Also relativ, Sie wissen ja, bei uns Astronomen ist das alles so eine Sache, 425 Lichtjahre ist die Entfernung, von der wir glauben, dass sie stimmt für Betelgeuse. Dieser Stern, Betelgeuse, dieser riesengroße Stern, ist der einzige, von dem wir eine Aufnahme haben, praktisch wie die Sonne, dass wir nämlich wirklich seine Oberfläche erkennen können. Alle anderen Sterne sind für uns nur Punkte. Die Frage ist, wie wird ein Stern zum roten Riesen? Und spielt das für unsere Entwicklung oder für die Entwicklung der Planeten um die Sonne, spielt das irgendeine Rolle? Mit anderen Worten, wird auch die Sonne zum roten Riesen? Ja, also wie wird jetzt ein Stern zum roten Riesen? Also, der Stern, der normale Stern, ist ein Gleichgewichtssystem. Das ist klar. Der Druck von innen, durch die Kernfusion verursacht, wirkt gegen die Schwerkraft, die nach innen zieht. Und im Inneren eines solchen Sterns wird Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Dabei wird Energie frei. Diese Energie ist die Quelle, von der wir leben. Wie ich immer sage, unsere Gedanken sind letztlich Kernenergie, also verschmolzene Atomkerne, die dabei, dass sie miteinander verschmelzen, wird Energie frei. Und diese Energie ist es, die einen Stern abstrahlt. Gut, so weit, so gut. Also ein normaler Stern verbrennt Wasserstoff zu Helium. Übrigens dabei verbrennt die Sonne so viel Material, dass sie pro Sekunde, jetzt nur mal am Rande bemerkt, 14 Millionen Tonnen Wasserstoff oder 14 Millionen Tonnen verliert. Ja? Also die Energie, die sie abstrahlt, entspricht 14 Millionen Tonnen pro Sekunde. Das merkt die Sonne nicht. Also das Ding ist ja viel zu schwer, hat also davon keine Ahnung. Dieser Prozess, also diese 14 Millionen Tonnen, die da pro Sekunde umgesetzt werden, also Masse in Energie, dieser Prozess verläuft so lange gut, solange im Innern noch Wasserstoff, also in der zentralen Maschine noch Wasserstoff da ist, der sich zu Helium verbrennt. Okay, Sie sind noch da? Das ist der innere Teil des Sterns und alles ist gut. Die äußeren Gasmengen, die lasten auf diesem Kern, aber der Kern drückt dagegen, weil er eine Energiefreisetzungsmaschine ist. Ne? Nochmal, da wird Gammastrahlung dabei frei. Die Gammastrahlung wird durch Streuung an dem umgebenden Material immer energieschwächer und energieärmer. Deswegen hat die Sonne eine Oberflächentemperatur von 6000 Grad, während in ihrem Innern 14 Millionen Grad herrschen. Nicht? Die Gammastrahlung kann nicht durch, so weit, so gut. Okay, jetzt sagen wir mal, Samstagabend, der Stern hat keinen Wasserstoff in seinem Innern mehr. So die letzten Atome Wasserstoff sind zu Helium verbrannt. Was nun? Das ist nicht schön für den Stern. Denn das, was jetzt passiert, ist etwas, was das ganze System völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Ja? Normalerweise, ist ja klar, geht der Energiefluss von innen nach außen. Also innen ist es heiß und die Energie wird nach außen transportiert, an die Oberfläche. Ja, jetzt hat er aber innen drin keine Energiequelle mehr. Das heißt, da kann überhaupt nichts mehr den Druck, den Schwerkraftdruck auf die innere Maschine halten. Ja? Kann überhaupt nichts mehr passieren. Was macht der Stern jetzt? Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Ganz langsam. Der innere Teil fängt an zu schrumpfen. Bei diesem Schrumpfen wird Gravitationsenergie frei, Bindungsenergie. Also wenn ein schweres System schrumpft, dann wird dabei Energie frei. Und diese Energie, jetzt halten Sie sich fest, diese Energie, die muss natürlich irgendwo hin. Wo muss sie hin? Nun, sie geht in die äußeren Schalen, die um den Kern herum liegen. Und die äußeren Schalen sind ja noch aus Wasserstoff. Ja, hier. Das heißt, wir haben um den Kern herum, der aus reinem Helium besteht, Wasserstoffschalen. Und in diese Wasserstoffschalen kommt nun die Bindungsenergie, die vom Schrumpfen dieses Kerns kommt. So. Das ist unglaublich. Während also im normalen Stern im Innern der Kern brennt, also Wasserstoff zu Helium verbrannt wird, ist bei einem Übergangsstern, also dann, wenn der Stern merkt, Mensch, ich habe überhaupt keinen, also der Stern merkt das natürlich nicht, aber er spürt es in gewisser Weise, dass im Innern die Energiequelle fehlt, er schrumpft, die äußeren Schalen werden aufgeheizt und was beginnt in den äußeren Schalen? Genau, das Wasserstoffschalenbrennen. Ja. Das Wasserstoffschalenbrennen setzt früher ein, als das Heliumbrennen im Innern. Er hätte die Möglichkeit, ne, wenn er ganz schnell sich innen zusammenzieht, dann würde er Helium zu Kohlenstoff, Sauerstoff und so weiter verbrennen. Das kann er aber noch nicht, weil er ist noch nicht dicht genug, er ist noch nicht heiß genug innen drin. Das heißt, um den Kern herum gibt es erstmal eine Schale, in der Wasserstoff zu Helium verbrannt wird. Das muss man sich jetzt mal überlegen. Diese Schale hat natürlich ein Riesenproblem am Hals. Die Schale wird von unten geheizt, weil dieser Kern schrumpft, der schrumpft immer noch und der wird gleich noch mehr schrumpfen. Achtung, gleichzeitig, ja, erzeugt die Schale selber Energie durch die Verschmelzung von Wasserstoff in Helium und diese Energie muss irgendwo hin. Nach unten kann sie nicht, ja, in den Kern, also muss sie raus. Also, was fängt der Stern an? Er fängt an, sich aufzublähen. So, das ist aber noch nicht alles. Sie sehen, wir haben diese Schale, die brennt und der Kern unten, der noch schrumpft. Das ist nicht, ich weiß, es ist nicht einfach, aber ne, ich bin bei Ihnen, keine Angst. Also dieser Kern schrumpft aus Helium, darum eine Wasserstoffquelle, Wasserstoffschalen brennen um diesen Kern herum. Dadurch, dass der Wasserstoff ja in der Schale verschmolzen wird, entsteht jetzt nun weiter, na, was entsteht aus Wasserstoffbrennen? Helium. Das heißt, von außen, ja, fällt jetzt auf diesen Kern auch noch Helium drauf. Der Heliumkern wird also immer schwerer und schwerer und zieht sich zusammen, wird heißer, heizt noch mehr, diese Schalen brennen auf. Das Schalenbrennen wandert nach außen in dem Stern und der Stern bläht. Was will er denn sonst machen? Er bläht sich auf, ja, weil er unten eine Gravitationsenergiequelle hat, eine Bindungsenergiequelle und in diesem Schalenbrennen Energie freigesetzt wird. Das Helium regnet auf diesen Kern drauf und die Schale breitet sich aus, breitet sich aus, breitet sich aus. So ist das bei Betelgeuse passiert. Ja? Dieser Stern hat sich ausgebreitet bis fast auf die Jupiterbahn. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass ein solches Gebilde, wo im Innern, ja, dieser Heliumkern ist, zu dem wir gleich noch kommen werden, um den herum dieses Schalenbrennen ist. Das Schalenbrennen ist natürlich nicht so stabil. Ne? Da gibt es also Austauschprobleme. Immer wieder kommt kühleres Material, wird in diese Schale hineingemischt. Dadurch fängt der Stern an zu pulsieren, ja, und kann seinen Radius um mehrere hundert Millionen Kilometer verändern. Das muss man sich mal überlegen. Der Stern ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Er muss also irgendwie zusehen, wie er mit diesen energetischen Krisen hier und da überhaupt klarkommt. Das ist das, was jetzt bei Beteigeuze passiert. Jetzt ist aber folgendes Problem. Dieser Stern könnte vielleicht, wenn er die richtige Masse hat, also wenn er viel Masse hat, dann könnte er zur Supernova werden. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sein innerster Kern dann so schwer ist, ja, dass das ganze Ding tatsächlich explodieren kann. Das heißt, in seinem Innern würde nicht nur Helium, das Heliumbrennen irgendwann anfangen. Helium verbrennt so Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, sondern das kann sogar noch darüber hinausgehen, wenn der Kern richtig schwer ist, ja, der Überrest richtig schwer ist, dann kann es bis zum Silizium brennen kommen und dann bleibt am Ende die Eisenkugel übrig und die Leiche kennen wir ja schon. Das ist der Pulsar, also der Neutronenstern, eine 10 Kilometer große Kugel, in der alles an 1,5 bis 2 Sonnenmassen zusammengefasst ist. Da sind wir aber schon wieder bei den Leichen. Wir wollen ja noch Dinge sich entwickeln lassen. Also nehmen wir an, Beteigeuze hat nicht so eine große Masse. Nämlich, nehmen wir mal an, sie hat, wie momentan errechnet, eine Masse zwischen 12 oder 17 Sonnenmassen. Nehmen wir also, wir sind an der unteren Kante, 12 Sonnenmassen. Dann wird der Stern sich entwickeln, natürlich wird er sich weiterentwickeln, denn dieser riesengroße Riese ist ja deswegen rot, weil er sich ausgebreitet hat. Das heißt, das Gas hat Arbeit verrichtet, dadurch wird die Temperatur runtergehen. Ja? Ist klar. Die Oberfläche wird riesig, dadurch ist seine Leuchtkraft so groß. Also das, was er an Energie rausschmeißt, hat natürlich was damit zu tun, dass diese riesengroße leuchtende Oberfläche so stark angewachsen ist. Deswegen ist er so kalt einerseits, die Temperatur ist runtergegangen, 3000 Grad. Andererseits ist seine Leuchtkraft nach oben gegangen. Und dieser innerste Teil jetzt, der also innerhalb dieser riesengroßen roten Hülle sitzt, der könnte, wenn der Stern zu klein ist, dann wird er zum weißen Zwerg. Ein weißer Zwerg ist ein Zustand, der ganz viele, wahrscheinlich die überwiegende Mehrzahl aller Sterne in unserer Milchstraße erleidet. Das ist nämlich dann, wenn die Materie so zusammengepackt wird, weil am Ende eines Heliumbrennens, wenn Kohlenstoff da ist und Stickstoff und Sauerstoff ein bisschen, weil am Ende dann die Materie sich überhaupt nicht mehr helfen kann, dieser neue Kern fällt wieder zusammen, aber er kann sich halt nicht mehr zu einer neuen Brennstufe entscheiden. Diese neue Brennstufe wird dadurch verhindert, dass die Elektronen in diesem Kernmaterial so eng gepackt sind, dass sie nicht mehr sozusagen mehr zusammengepresst werden können. Und dann ist es auch egal, wie heiß der Stern ist. Dieser Druck, der sogenannte Fermi-Druck der Elektronen, hat was mit einer Quantenregel zu tun. Das ist die Sache mit den Pauli-Doppelzimmern, dass also ein Elektron und ein Elektron nur so eng zusammenkommen können, wenn sie unterschiedliche Eigendrehungen haben, das sogenannte Spin. Das führt dazu, dass die Materie, selbst wenn sie noch so heiß ist, oder noch so kalt ist, man könnte die Temperatur null haben, der Stern kann nicht mehr weiter zusammengepresst werden. Und auf diese Art und Weise wird aus einem roten Riesen, wenn der Stern nicht so schwer ist, ein weißer Zwerg. Das ist übrigens das Schicksal unserer Sonne, die wird sich ausbreiten bis zur Marsbahn ungefähr und wird dann als weißer Zwerg übrig bleiben. Tja, so ist das im Leben eines Sterns, ja. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, also dieser Stern muss eben auch irgendwann aufhören. Und da fällt mir noch ein zum Thema Rot. Mark Twain hat mal gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, das erröten kann oder sollte.